Frequency, NetAudio, NetLabels und freie Musik aus dem Netz. Mit Christian Grasser am Mikrofon. Herzlich willkommen zu Frequency. Einmal im Monat gibt's diese Sendung, in der sich alles um Musik aus dem Netz dreht. Das ist erstmal ja nichts Besonderes, denn heutzutage findet ja eigentlich in irgendeiner Form jede Musik im Netz statt. Aber hier geht's um Musik, die speziell für das Netz gemacht wurde und die sich im digitalen Raum zu Hause fühlt, kann man sagen. Letzteres passt oftmals auch nicht nur zur Musik, sondern auch zu denjenigen, die Musik machen, die Künstler nämlich. Um eine ganz besondere Netzkünstlerin geht es in der ersten Hälfte dieser Sendung, und zwar um Zoe Lila aus Berlin. Ich traf sie vor ein paar Tagen zum Interview. Ausschnitte daraus gibt's gleich. Aber erstmal einen Song ihrer Debüt-EP aus dem Jahr 2009. Zoe Lila und Destroy, She Says. Destroy, she says, I'm a runaway girl. Come on, catch my heart. Destroy She Says von Zoe Lila. Ende 2009 erschien der Song. Queendom Come heißt die Debüt-EP von damals. Erschienen ist das Ganze bei dem Netlabel rec72.net. Seitdem ist auch viel passiert, zigtausende Downloads unter anderem. Viele, viele Auftritte, vor allem auch viele Podiums- und Panelbesuche. Zoe Lila wurde in der Musikmarketing-Welt ziemlich rumgereicht, immer wenn es um Selbstvermarktung, DIY und Netzmusik ging, war Zoe Lila mit an Bord. Nun gibt es auch einen ersten Longplayer, Digital Guild heißt das gute Stück. Auch das gibt es im Netz unter einer Creative Commons Lizenz, also mit der Erlaubnis zum Kopieren, aber nicht bei einem klassischen Netlabel, sondern bei Motor Music. Wie es dazu kam, habe ich Zoe gefragt. Wir haben uns in ihrem Kreuzberger Kiez in einem Café getroffen und über ihr neues Album und die dahinter steckenden Ideen gesprochen. Zuerst wollte ich natürlich von ihr wissen, wie das überhaupt zustande kam. Vom kleinen Indie-Label zum durchaus etablierten Musikkonzern zu wechseln. Also ich glaube, Zoe Lila entscheidet schon auch immer eine Menge spontan aus dem Bauch raus. So sind wir ja damals auch zu Creative Commons gekommen und zu einem Netlabel, weil wir das spontan als richtig empfunden haben und dann auch da erst reinwachsen mussten und auch reingewachsen sind und dann einfach die Begeisterung sich auch immer mehr gesteigert hat. Und ich glaube, so war das letzten Endes mit Motor Music eben auch. Also es kam einfach, also der Kontakt bestand mit Tim Renner und dann war da einfach diese Begeisterung füreinander, die geistigen Schnittmengen und eben die Chance, die Reichweite zu erhöhen. Was meinst du mit geistige Schnittmengen? Das ist ja jetzt so ein abstrakter Begriff. Also was waren konkret die Schnittmengen zwischen Tim Renners Vorstellung von Motor Music und eurem Anspruch mit Zoe Lila? Also ich glaube, uns geht es ja schon schon auch sehr stark um den digitalen Raum und das ist natürlich auch ein großes Tim Renner Thema. Und also ich bin ja eh der Überzeugung, dass da derzeit vermehrt oder im großen Ausmaß, im großen Stil eine Gentrifizierung des digitalen Raumes stattfindet und also eine Umstrukturierung des digitalen Raumes. Und dass dabei eben Kriminalität eben auch immer gern als Argumentationshebel für die Einführung von Überwachung genutzt wird. Und das halte ich halt für äußerst gefährlich. Und ich habe einfach so das Gefühl, dass der Herr Tim da ein ganz gutes Bewusstsein oder ein ganz offenes Bewusstsein dafür hat, das eben auch zu thematisieren. Und das ist mir einfach, neben der Musik ist mir diese politische Message auch wichtig. Spreche ich ungern über meine Musik. Also ich liebe es, wenn Leute zu meinen Shows kommen. Und also das ist eh das Allergrößte. und ich liebe es, meine Musik zu schreiben. Und ich habe ja auch schon auch Messages und so, die ich damit irgendwo transportieren möchte und so. Aber in erster Linie geht es mir immer darum, was der Hörer da selber persönlich draus hört und inwieweit er sich selbst damit identifizieren kann, ohne dass ich ihm jetzt sage, was ich dabei gedacht habe oder sagen wollte oder so. Also irgendwie entmystifiziert das für mich auch ein bisschen die Musik. Also das Schöne ist ja gerade sich da treiben zu lassen und das irgendwie auf sich und seine eigene Stimmung gerade zu übertragen. Und zumal ja Musik auch immer eine Momentaufnahme ist und das auch der einzige Anspruch ist, den ich musikalisch an mich habe, einfach authentisch zu sein, will ich da eigentlich auch gar nicht so viel drüber reden. So. Also spontan schießt mir gerade durch den Kopf, dass es natürlich schon bei Digital Guild ja auch ein Konzept irgendwo gab. Ne? Es war klar, man nimmt jetzt ein Album auf, es ist nicht mehr so aus dem Bauch raus mal so ein bisschen Musik machen mit dem und mit dem anderen und irgendwie so mal mit Band, mal mit Musikern, mal mit Produzenten oder so, so wie ich vorher gearbeitet habe, sondern jetzt war klar, okay, Noah Felk und ich und dieses Mal geht es um ein Album und wir hatten schon auch irgendwo ein bisschen ein Konzept und ich wollte mich da schon auch natürlich politisch ein bisschen drin ausdrücken, weil ich einfach ein politischer Mensch bin und schon immer war so. Also, und dann gibt es eben diese Ebene und da ist ganz klar, wie zum Beispiel bei Jewel ist ja zum Beispiel dieses Imagine what it takes to be in an empty place, to break out of empty jails. We are demanding space, we are not making any trades, we are naked but not ashamed. Und so weiter. Also so das, da ging es mir einfach ganz klar drum, nochmal einfach durchzuhauen, was ich auch sagen will. Dieses, wir lassen uns nicht einschränken und wir wollen einen freien Raum und so, ne? Dieses oder aus wie es sich anfühlt, eingesperrt zu sein und aus einem leeren Gefängnis eigentlich auszubrechen, also aus einem imaginären, das es eigentlich nicht gibt. Also so, ne? Gibt es ja eigentlich auch nicht. Also ich denke bei Jewel ist zum Beispiel so ein typischer Song, wo ich schon vorhatte, irgendwo auch eine Message rüberzubringen und irgendwas auf den Punkt zu bringen. So. Und da waren Ideen im Kopf und dann habe ich den Beat von Noah bekommen und habe irgendwo versucht, so meine Message da einfach drauf zu legen. So. Da war das dann ein sehr intellektueller Zugang zum Musikalischen. Imagine what it takes to be in this empty place. Byte FM. Auf einer anderen Ebene entstehen auch viele Songs dann einfach aus einem emotionalen Impuls raus. Da kriege ich zum Beispiel dann irgendeinen Beat von Noah und plötzlich kommt halt, also ich jam dann einfach nur vor mich so hin und dann kommt auf einer emotionalen Ebene kommen dann einfach die Lyrics von alleine. Ich singe die dann auf mein Logic-Programm ein, so die Skizzen irgendwo, und setze mich dann im Nachhinein nochmal hin und versuche da irgendwie einen Text draus zu basteln, der irgendwo ein bisschen Sinn ergibt, aber das ist dann eher so ein emotionaler Song, wie jetzt zum Beispiel Bleed. Das ist jetzt einfach einer, der ist aus dem Bauch raus, oder Homicide ist absolut aus dem Bauch raus und nur Feeling eigentlich und irgendwo im Nachhinein nochmal so ein bisschen dran hin und her geschoben, dass es dann auch wirklich stimmig ist. So. Mhm. Aber das sind eigentlich auch Songs, die entstehen irgendwann mal mitten in der Nacht aus irgendeinem Gefühl raus. Und das Witzige ist, da sind die Lyrics und die ersten Impulse eigentlich auch meistens tatsächlich schon der Endsong. Also da wird eigentlich kaum mehr dran geschraubt. Das ist es dann irgendwie auch schon. Und so bei dieser intellektuellen Herangehensweise, da kann man sich zu Tode frickeln. We'll be right back. ever so awake. Love sick, love so deep inside. My mind's not open yet to invite. No, I can't control myself, I can't even breathe. You stand there watching me. There's a sick clock, it's returning. Homicide von Zoe Lila, Digital Guilt heißt ihre Debüt-LP, erschienen bei Motor Music und unter anderem bei Bandcamp, dort auch explizit unter einer Creative Commons Lizenz. Das Album zeigt übrigens, dass frei nicht immer auch kostenlos heißen muss. Die Freiheit, das Album kopieren zu können, muss man sich nämlich erkaufen. Der Mindestpreis des Albums liegt bei 5,49 Euro für das komplette Album. Durchaus faire Sache, finde ich. Das war's mit dem kleinen Zoe Lila Special. Weiter geht's jetzt mit Netzmusik aus der ungarischen Hauptstadt. Das Budapester Netlabel Buda Beats hat mal wieder großartig abgeliefert. Drunk Noise heißt ihre aktuelle Release. Die kommt von Zomblaze, einem Hip-Hop-Artist aus Budapest. Da passiert aber noch ganz viel mehr in der Musik als nur Hip-Hop. Dubstep, Trip-Hop, Rock und viel experimentelles Zeug ist da zu hören. Das ist wunderbar ineinander verwurstet. Das macht wirklich Spaß. Zomblaze, wie gesagt, aus Ungarn. Wir hören den Track Back in a Days featuring Cameron. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. What you thinking? Two man army right here. Two men army got shit to fear. Give me the weed and pass the bear with hand. is not no poker. Well, you know we not go bluff, you know. No, you think you're rough, you know. Ganja me buff, you know. Big bad buff, you know. Girl them buff, you know. Two man on me with them and they call stuff, you know. This is not no poker. Well, you know we not go bluff, you know. Take it to the top with your intentions. No to stop. Just give me the rhythm and let it drop. This will make your neighbors call a cop. When the party's on, you know we here. Two man army got shit to fear. Give me the weed. I'm past the bear with hands in the air like we don't care. Here, so tell me how you're feeling when we confess on killing. Music makes me willing, so you know it is the healing. Back to the front, left to the right, then straight to the ceiling. The writing's up on the wall, so there's no blood clot stopping. Zombie and MCK with the bands, them dropping. Yes, we in the area with the real hip hopping. Grab it down and speed it up to keep me re-popping. Soldiers, we acting with no re-hopping. So give me the this and give me the that and give me the weed and leave the crack. Then give me my rolling paper bag. Then show me the ladies I come up. Give me some time to find my back. I must have let it on the rock. But look, I got another pack. So pass me the back, then give me the jack. Now I got the party going. Yes, you're about to start the show in 5 seconds. Shit, it's gonna be mind blowing. I'm not going. I'm carrying on. Check the rhythm. Tell me how you feeling when we're puffing sound killing. Music makes me willing, so you know it is the healing. Back to the front, left to the right, straight to the ceiling. The writing's up on the wall, so there's no blood clot stopping. Zone blitz and MTK when the bombs them dropping. Yes, we're in the area with the real hip hopping. Grab it down, speed it up, and keep me re-popping. So I'm just reacting with no reactor. Dropping up, girl, you're hustling up. Yo, your booty in the place, it's shaking up. Dropping up, where you hand them up. Put it in the sky, put it high enough. Yo, drop it up. Yeah, you done know. You know. That's how we do, two man army in the place. We don't give. Hey yo, you done know how we do it straight up. Alright. That's the name. Better learn. Right about now, ready to sign out. Hey, back in the days, I was just a K. Turn big man, me on the MCK. Come take what we come to. Zomblaze aus Ungarn, Drunk Noise heißt das aktuelle Album. Zu finden im Netz auf budabeats.com. Absolut zu empfehlen. Falls euch das auch gefällt, dann schaut doch mal auf den Seiten des Labels vorbei. Dort werden gerade Spenden von Unterstützern gesammelt, und zwar für eine Vinylpressung einer Label-Compilation. Die will das sonst strikte digitale Label gerne seinen Fans anbieten. Dieselbe Strategie hat auch das Netlabel Bad Panda Records verfolgt. Einige der Bands, die erst nur per MP3 im Netz vertreten waren, sind dadurch nur noch auf Vinyl verewigt. Und zwar in jeweils limitierter Auflage. Für Musikfans, die mehr als ein unpersönliches MP3 wollen, ist das eine gute Sache. Vielleicht klappt es ja mit diesem Künstler auch bald. Ghost and the Song. Ende März erschien die Escapes EP als freier Download. Pop nennt der Berliner Künstler Ghost and the Song seine Musik. Escapes heißt die passende 3-Song-EP dazu, zu finden beim Netlabel Bad Panda Records. Die Macher waren in den vergangenen Wochen wieder sehr umtriebig. In den letzten Monaten war es ja etwas ruhiger, was die Veröffentlichungsdichte anging. Nun stimmt der Wochenturnus wieder, was die Veröffentlichungsdichte angeht. Hier ein weiterer Beweis dafür: Alt Altman alias Digits aus London. I'll turn you into song. I'll turn you into song. If you want me to. want us to. Turn it into salt. I'll show you everything. If you want me to, now say you want me to. Mirrored Selves von Life and Limp with Sorus. Dahinter steckt ein US-Musikerduo aus New York und ein zweites Musikerduo aus Berlin und München. Life and Limp heißen die einen, Sorus heißen die anderen. Auf der Release-Seite der virtuell entstandenen Band kann man Begriffe wie Glo-Fi und Experimental Pop lesen. Am schönsten finde ich ja aber folgende Kategorisierung: Shadowy Dub in Reverse. Also schattiger, rückwärts gespielter Dub. Toll. Mit wunderbar abwegigen Tönen geht's auch weiter. Diesmal kommen sie aber aus Tokio, und zwar von Takuwami. Musik. More Various Flavor of Chip heißt dieser Track von Skeleton Zoo. Dahinter verbirgt sich ein Musikerduo aus den USA und China. Zumindest deutet der Twitter-Account der Musiker darauf hin. Steve Goodwin, die eine Hälfte des Duos, lebt demnach in New York, Zeke Barnett in China. Wer mehr von den collagenartigen Elektroklängen hören will, dem sei eine der vielen Selbstveröffentlichungen des Duos empfohlen. Die gibt's im Pay What You Want Modell bei Bandcamp. So, ein paar Minuten haben wir noch und die werden wieder etwas gitarrenlastiger, denn Anfang machen A Victim of Society mit dem Track You're Gonna Hate Me. Get off the ground and start looking skywards. Get those demons out. I'm gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Get out of my head. Get out of my head. Wie geht man eigentlich mit Menschen um, die sich weigern, ein brennendes Haus zu verlassen? Diese Frage stellt sich der Brite Alan Driscoll alias The Womp, hier eben gehört mit dem Track Demons Out. How to deal with people who refuse to leave a burning building heißt sein aktuelles Album. Worauf genau sich diese Frage bezieht, bleibt unklar. Wer es herausfinden will, sollte das Netlabel 23 Seconds besuchen. Dort gibt es das Album zum freien Download. Ein Song gibt's noch und der schafft es leider nicht mehr ganz die Stimmung zu heben. Nach verbrannten Häusern geht's nun um Einöden. Passt ja irgendwie. Musikalisch ist das aber alles andere als trostlos. Wir hören die Starlight Girls mit dem Track Wasteland. Links zu diesem und auch allen anderen Tracks der Sendung findet ihr im Byte FM Magazin oder auf frequency.posterous.com. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christian Grasser. Tschüss.